Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zu knapp 2 Stunden mit Musik und Geschichten von Narren und Clowns. Am Mikrofon ist Michael Frank. I pity the fool. I say I pity the fool. Well, I pity the fool, yeah. I said I pity the fool. That falls in love with you and expect you to be true. Oh, I pity the fool. Look at the people. Can you make a fool of me? Look at the people. I know you're wondering what they're doing. They're just standing there. Watching you make a fool. Bobby Bland, 1961, mit I Pity the Fool. Ich bedauere den Narren. Das Mitleid des Sprechers gilt demjenigen, der sich in eine bestimmte Frau verliebt und von ihr erwartet, dass sie ihm treu sein wird. In der 2. Strophe macht Bobby Bland dann klar, dass er selber zum erlauchten Kreis der Narren jener Dame gehört. Schau dir die Leute an. Ich weiß, dass du dich fragst, was sie da tun. Sie stehen bloß rum und schauen zu, wie du einen Narren aus mir machst. Um Narren und Clowns geht's in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Der nächste Song ist eine Warnung. Pass auf, wenn du es mit einem Narren zu tun hast. Be careful with a fool. Be careful. Thank you. it's too strong. I'm mad at me. Musik und Geschichten von Narren und Clowns geht's noch bis 3 Uhr hier im Deutschlandfunk. Zwei Songs waren gerade zu hören, Chain of Fools und zuerst Be Careful with a Fool. B.B. King hatte 1957 die Originalversion von Be Careful with a Fool aufgenommen. Bei ihm war das eine elegante Big Band Swing Blues Nummer. 12 Jahre später war die Zeit der Big Bands vorbei. Johnny Winter arrangierte den Song radikal um. Auch einige Textzeilen unterscheiden sich von der B.B. King-Version. In beiden geht es aber darum, dass zumindest einer in einer Liebesbeziehung zum Narren wird, schlecht behandelt wird oder selber derjenige ist, der wissentlich oder unwissentlich quält. Die Person, die in dem Song nach Johnny Winter spricht, sieht sich als weiteres Glied in einer Kette von Narren, die sich die angesprochene Person erschaffen hat. Komponiert wurde der Song von Don Covey, ein Hit wurde er in der Version von Aretha Franklin Ende 1967. Und zu hören war eine Version von Little Richard, sie erschien 1973 auf seiner LP Right Now. Don Covey wiederum hatte seinen ersten Hit 1961 mit einer Nummer gehabt, in der er so hemmungslos schrie wie eines seiner Vorbilder ein paar Jahre zuvor, Little Richard. Um Narren und Clowns geht's in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Hier ist ein Stück mit dem Titel Precision Clownage, vielleicht zu übersetzen mit Präzisionsklaunerie. Unverkennbare Zirkusatmosphäre verströmt diese Musik. Das Stück heißt auch so und benennt dann noch besonders die Clowns als Gegenstand dieser Hommage. Il Circo, i Clowns. Die Musik schrieb Nino Rota für einen Film von Federico Fellini. Nino Rotas Musik ist immer wieder als integraler Bestandteil von Fellinis Filmen beschrieben worden. Laut CD-Booklet sang oder pfiff Fellini unentwegt Melodien und Nino Rota ließ sich davon inspirieren und baute sie weiter aus. Manchmal war es auch sizilianische Volksmusik, die Nino Rota inspirierte. Vor der Musik von Nino Rota gab es ein Stück mit dem Titel Precision Clownage, zu finden auf dem Longplayer Green Park von Freeform. Hinter diesem Projekt steckt Simon Pike. 1999 erschien das originelle Album Green Park von Freeform. Von Nino Rota gab es gerade das Stück über die Zirkusclowns. Gespielt wurde es von dem niederländischen Ensemble E-Company. Erschienen ist es auf CD im Jahr 1987. 11 Jahre zuvor nahm ein anderes Ensemble auch schon mal E-Clowns von Nino Rota auf. Shot at sunrise. I hope it's cloudy tomorrow. Say, Owie. What? Do you still want to come back as a horse? I don't care if I never come back. Fidelity speaks best for itself, but I would like to leave you with one word before our final selection. You don't say. Who was it? He didn't say no reply. Nightshade's fallen. Hear him sigh. He'll love me. Where are you, you old bat? Empty spaces meet his eyes. Empty arms outstretched. He's crying through the black of night. I've got to go where you are. Whether it's here or whether it's there, I want to be there wherever you are. If it's wrong or right, I've got to go where you are. Hello, Chloe, what are you doing? I just got back from a vaudeville show. I roam through the dismal swampland, searching for you. You are lost there. Let me be there too. Me for help. And through that smoke and flame, I've gotta go where you are. Thunder, lightning, shower, snow. When I hear the call, I gotta go. For no place can be too far where you are. Ain't no change to mind you. And if you live, I'll find you. Love is calling me. I've got you nowhere. If you live, ha-ha, I'm gonna find you, my pretty baby. Love is calling me. Hello? You don't say. You don't say. You don't say. Who was it? Same guy. Hi. Spike Jones hat seit Mitte der 40er Jahre bis zu seinem Tod 1964 immer wieder Evergreens durch den musikalischen Kakao gezogen. Immer hochvirtuos und nicht nur albern, sondern oft auch erfrischend respektlos. Er selber spielte auch als Vollprofi-Drummer in einer Danceband, aber der Erfolg kam mit den anarchischen Musikclownerien. So grotesk die Musik anmutet, sie erfordert von allen Musikern ein unglaubliches Können, aber akademisch trocken war sie nie. Spike Jones war das also gerade mit seinen Kollegen, sie boten den Song Chloe dar. Vor Spike Jones gab es gleich zwei Komiker, eine Szene aus dem Stan Laurel und Oliver Hardy Film The Flying Deuces aus dem Jahr 1939. The Bed Springs heißt die Episode Die Bettfedern. Los ging diese Clown-Trilogie mit Heiner Goebbels und Alfred Hart. 1976 nahmen sie das Stück I Clowns von Nino Rota auf. Es erschien ein Jahr später auf ihrem Album Hommage, vier Fäuste für Hans Eisler. Die Figur des tragischen Clowns ist lange schon ein Archetyp, heiter und komisch nach außen hin, drinnen traurig. Ein genialer Arrangeur hatte einmal die Idee, die groteske Seite eines Clowns durch eine schnelle und sprunghafte Melodie des Fagotts darzustellen. The Tears of a Clown. 1970 kam der Song in die Charts. Das Lied von jemandem, der vorgibt, fröhlich zu sein, aber im Innern ist er sadder than sad, trauriger als traurig. The Tears of a Clown, einer der letzten großen Hits von Smokey Robinson and the Miracles. Deshalb gibt's den Song nachher auch noch einmal in dieser Narren- und Clowns-Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Isn't it queer? Don't you approve? One who keeps staring around, one who can't move. But where those clowns? Send in the clowns. Just when I start opening doors, finally knowing the one that I wanted was yours, making my entrance again. With my usual want what I want. Sorry, my dear. But where are those clowns? Send in the clowns. Well, maybe next. Zwei Songs über Narren und Clowns hintereinander. Beide sind oft gecovert worden. Das waren gerade zwei Versionen aus den 80er Jahren. Zuerst Uschi Brüning zusammen mit Ernst Ludwig Petrowski Querflöte und Eberhard Weise Klavier. Eberhard Weise arrangierte die Beatles-Adaption mit Widerhaken. 1982 war das. 1957 hatte Eberhard Weise die erste professionelle Jazz-Big Band der DDR gegründet. Uschi Brünings Version von Fool on the Hill erschien 1982 auf einer Amiga-LP, die einfach ihren Namen als Titel trägt. Fünf Jahre nach dieser Version von Fool on the Hill wurde Send in the Clowns aufgenommen, live beim Leverkusener Jazz Festival 1987. Akita Kase spielte Klavier und Maria Joao sang. Komponiert wurde das Lied von Stephen Sondheim für das Broadway-Musical A Little Night Music 1973. Die Aufforderung, doch die Clowns zum Auftritt zu bitten, damit es angesichts der Tragik der beschriebenen Beziehungskonstellation nicht so traurig zugeht, weicht am Ende der Selbsterkenntnis: Lass gut sein, die Clowns, die sind schon da. Einen Witz machen will der Held des nächsten Liedes, aber dabei bringt er alle nur zum Weinen. Und am Ende singt er die Zeilen: Wenn ich dann endlich sterbe, fängt die ganze Welt an zu leben. Out of bed. Richie Havens anno 1969 mit I Started a Joke, einer Komposition von Barry Robin und Morris Gibb. Ursprünglich war der Song auf Idea, dem dritten Longplayer der Bee Gees, erschienen anno 1968. Ende des Jahres wurde er auch als Single veröffentlicht, zumindest in den USA, und da muss der Song dann auch Richie Havens oder seinen Beratern aufgefallen sein. Ich habe die Richie Havens Version erst Anfang dieser Woche das erste Mal gehört, obwohl ich die LP schon lange im Schrank stehen habe, und das war dann für mich einer der nicht so häufigen, aber sprichwörtlichen Gänsehautmomente. Richie Havens Version von I Started a Joke erschien 1969 auf seinem Album Stonehenge. Wenn ein Komödiant und Leiter einer umherziehenden Schauspielertruppe entdeckt, dass seine geliebte Frau ein Verhältnis mit einem der Schauspieler hat, kann das schon herzzerreißend sein. Und er muss mit den beiden auf der Bühne stehen und eine lustige Rolle zum Besten geben. Jetzt spielen, fragt er sich. Und doch, es muss sein, das Schicksal will's. Bist denn ein Mensch, du? Bist nur bei Jazzo. Hüll dich in Tand, schminke dein Antlitz, man hat bezahlt ja, will lachen fürs Geld. Und wenn Harlekin dir stiehlt Kolumbine, lache bei Jazzo, und der Beifall ist dir gewiss. Die vielen Tränen, die im Spiel wir verhüllen, enttäuschtes Hoffen, ein todwundes Herz. Lach doch, Bajazzo, schneid tolle Grimassen, kennst kein Gefühl, bist ein Spielzeug zum Scherz. Oh. Carlo Bergonzi in der Rolle des Canio aus der Oper Der Bajazzo von Ruggiero Leoncavallo. Es spielte das Orchester der Mailänder Scala unter Leitung von Herbert von Karajan. Die Aufnahme entstand 1965 in Mailand. Harlekin ist der Titelheld des nächsten Liedes. Die Nacht ist neblig, die Bäume verschwinden fast darin und in den Lichtbrechungen fliegen flüchtige Farben vorbei, die verblassen. In der bleichen und kalten Nacht beginnen Figuren, die Lichtung zu bevölkern. Sie spinnen ein graues Netz weiter und weiter. Der Sommer ist noch zu spüren, aber das Bild von ihr wird bald zerbrechen. Einst gab es in diesem Land eine Ernte. Harlekin, pflücke vom türkisfarbenen Himmel. Drei Kinder tanzen in der Lichtung. Ihr Lachen war noch in dem sich dahinwindenden Bach zu hören und aus den Flammen des Kamins. Dieses Lied endet mit den Zeilen: Es ist nicht alles verloren, Licht erscheint im Morgengrauen, wenn du sehen kannst. Ordne die Himmelsstücke, stell sie wieder an ihren alten Platz. Harlekin. Came the night, the mist is all the trees, and in the broken light, colors fly, fading by. Figures fill the glade. Gray is the web they spin, on and on and on and on. Through the flame, still summer lingers on, though the picture soon shatters. Clownsfiguren geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war gerade die britische Band Genesis anno 1971 mit dem Song Harlekin von ihrem Album Nursery Crime. Zum Schluss der ersten Soundcheck-Stunde noch einmal den Song Tears of a Clown von Smokey Robinson & Co., diesmal in der Version von Bertrand Bourgalat und der Band A.S. Dragon. Ein Live-Mitschnitt aus dem Jahr 2001. Comes down to sans étude, camouflage my sadness in order to shield my pride. I try to cover this hurt with a show of